Book 2 27 27 27 Di hotel kedatangan Im Hotel Ankunft Im Hotel Ankunft Apakah Anda memiliki kamar kosong? Haben Sie ein Zimmer frei? Haben Sie ein Zimmer frei? Saya sudah melakukan reservasi untuk sebuah kamar. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Nama saya Müller. Mein Name ist Müller. Mein Name ist Müller. Saya butuh kamar untuk satu orang. Ich brauche ein Einzelzimmer. Ich brauche ein Einzelzimmer. Saya butuh kamar untuk dua orang. Ich brauche ein Doppelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer. Berapa harga kamar per malam? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Saya ingin kamar dengan kamar mandi. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Saya ingin kamar dengan pancuran air. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. Bisakah saya melihat kamarnya? Kann ich das Zimmer sehen? Kann ich das Zimmer sehen? Apakah ada garasi di sini? Gibt es hier eine Garage? Gibt es hier eine Garage? Apakah ada kotak deposit di sini? Gibt es hier einen Safe? Gibt es hier einen Safe? Apakah ada mesin fax di sini? Gibt es hier ein Fax? Gibt es hier ein Fax? Baiklah. Saya ambil kamar itu. Gut, ich nehme das Zimmer. Gut, ich nehme das Zimmer. Ini kuncinya. Hier sind die Schlüssel. Hier sind die Schlüssel. Ini koper saya. Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Gepäck. Jam berapa waktu untuk sarapan? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Jam berapa waktu untuk makan siang? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? Jam berapa waktu untuk makan malam? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen? Um wie viel Uhr gibt es Abendessen?